Hier ist Peters Inforadio mit Peters Geschichtsmagazin. Die Geschichte steht in jedem Schulbuch. Am Abend des 31. August 1939 soll ein deutsches Kommandounternehmen unter dem SS-Sturmbannführer Alfred Naujoks im Auftrag des Chefs des deutschen Sicherheitsdienstes Reinhard Heydrich einen polnischen Überfall auf den deutschen Sender Gleiwitz in Oberschlesien vorgetäuscht haben. Naujoks soll gegen 21 Uhr in den Sender eingedrungen sein, eine kurze Proklamation verlesen, einige Pistolenschüsse abgefeuert und schließlich die Leichen einiger ausgesuchter Sträflinge zurückgelassen haben. Dieser angeblich schon Anfang August geplante und vorbereitete Überfall wird als Beweis dafür angesehen, dass Hitler den Zweiten Weltkrieg gewollt, provoziert und vorbereitet habe. Die genannte Darstellung geht einzig und allein auf eine eidesstattliche Erklärung Naujoks vom 20. November 1945 vor einem US-Leutnant mit Namen Martin zurück. Naujoks war bei der Waffen-SS strafversetzt worden, wurde ab dem Winter 1942-43 aus den Listen der SS gestrichen und zur Wehrmacht überstellt und hatte dann Frontbewährung erhalten. Am 19. Oktober 1944 lief er zu den Alliierten über. Gemäß seiner Schilderung hat er, wie er sagt, ungefähr am 10. August 1939 von Heydrich persönlich den Auftrag zu dem Überfall bekommen und sich von da an in Gleiwitz aufgehalten. Am Mittag des 31. August habe er telefonisch das Schlüsselwort erhalten, wonach der Überfall um 20 Uhr abends auszuführen sei. Zu seinen 5 bis 6 Männern vom Sicherheitsdienst habe er einen polnisch sprechenden Deutschen zur Verlesung einer polnischen Botschaft im Sender sowie einen bewusstlosen, noch lebenden, im Gesicht blutverschmierten Verbrecher in Zivilkleidung erhalten, den er nach dem wenige Minuten dauernden Überfall am Eingang der Station habe liegen lassen. Soweit die Aussage von Alfred Naujoks. In der zeitgenössischen Sekundärliteratur ist gelegentlich von mehreren Leichen die Rede, teilweise auch von solchen in polnischer Uniform. In der einzigen verfügbaren Quelle, nämlich dem Bericht Naujoks, wird darüber jedoch nichts gesagt. Auch der angebliche Bericht des Gestapo-Chefs Heinrich Müller, in welchem von 12 oder 13 verurteilten Verbrechern die Rede ist, deren Leichen in polnischen Uniformen am Schauplatz zurückgelassen werden sollten, wurde bis heute nicht gefunden. In Naujoks Aussage gibt es jedoch mehrere Ungereimtheiten. So nennt er in der Erklärung von 1945 weder seinen SS-Dienstgrad oder seine Dienststellung, nicht einmal seine Zugehörigkeit zum Amt 6 des Sicherheitsdienstes. Merkwürdig ist auch, dass Heydrich nur mündlich und telefonisch mit ihm verkehrt haben soll, unter Ausschaltung des gesamten Dienstweges, sodass keinerlei Papier über den Vorgang existiert. Auch wurden weder Naujoks Vorgesetzte noch die zuständigen SD-Dienststellen am Ort informiert. Selbst den Text des vorzulesenden Aufrufes will Naujoks mit seinen Leuten selbst verfasst haben, wie er in einem Spiegel-Interview vom 13. November 1963 behauptet. Unter Militärs ist das aber nicht üblich. Auch erklärt Naujoks nicht, warum Heydrich gerade ihn für die Mission ausgewählt hat. Er sagt nur, dass es sich um persönliche Gründe gehandelt habe, nennt diese jedoch nicht. Naujoks nennt in seiner Aussage auch keine Namen von Mittätern und keine Ortsbeschreibung. Später behauptete er, dass seine Mittäter keine SD-Leute waren, sondern aus verschiedenen Abteilungen der Heydrich-Behörde stammen sollten. Allerdings sagte er, dass er den Gestapo-Chef Heinrich Müller, der im Dienstrang weit über ihm stand, angewiesen hätte, den bewusstlosen Verbrecher in der Nähe der Radiostation an ihn abzuliefern. Es war aber nicht üblich, dass ein niedrigrangigerer SS-Mann dem Gestapo-Chef Befehle erteilte. Die damalige Propaganda hat den Fall Gleiwitzer Sender nicht ausgewertet. Weder Hitler noch Goebbels haben in ihren Reden jemals darauf Bezug genommen und auch der völkische Beobachter hat nichts verlauten lassen. Auch die polnische Presse hat damals diesen Fall mit keinem Wort erwähnt. Bei den Nürnberger Prozessen wurde die Aussage Naujoks mehrfach verwendet. Seltsamerweise wurde der Polizeipräsident von Gleiwitz, Schade, in Nürnberg nicht gehört. Er wurde bald darauf in einem polnischen KZ erschlagen. Auch hatte keiner der anderen in Nürnberg Angeklagten Kenntnis von dem Vorfall. Merkwürdigerweise gibt es für diesen Überfall auch keine Tatzeugen, welche die Aussage Naujoks bestätigen würden. Nebenbei bemerkt gilt das auch für andere angebliche Mordkommandos, die Naujoks durchgeführt haben will. Es gibt allerdings eine Zeugenaussage, die von den Geschehnissen am Abend des 31. August 1939 berichtet. Der Volksschullehrer Otto Radek, Hauptmann der Reserve, diente als Kommandant der Oberschlesischen Grenzwacht im Raum Gleiwitz. Der Gleiwitzer Sender, der nur rund 7 Kilometer von der polnischen Grenze entfernt lag, wurde von der 3. Kompanie Grenzwachtbataillon Römisch 1-68 mit scharfer Munition bewacht. Radek hörte in den Nachrichten des Senders Breslau von dem Überfall auf den Sender Gleiwitz und fuhr sofort hin. Dort herrschte jedoch völlige Ruhe. Von Schießereien wusste man nichts, Einschlagspuren von Geschossen gab es keine. Die Wachmannschaft berichtete, dass sie einige SS-Männer in Zivil, die sich ordnungsgemäß ausgewiesen hätten, in den Senderaum gelassen habe, wo diese über ein Wettermikrofon Sprechübungen in Deutsch und Polnisch veranstaltet hätten. Nach wenigen Minuten hätten sie sich korrekt wieder verabschiedet. Ein Anruf beim Armeekommando in Breslau ergab, dass alles in gewollter Ordnung sei. Nach der Aussage Radeks gab es auch einige besorgte Telefonanrufe bei den Nachbarn des Senders. Verwandte, die die Radiomeldung gehört hatten, erkundigten sich nach dem Verbleib ihrer Angehörigen. Diese konnten ihnen jedoch versichern, dass alles in Ordnung sei. Leider ist bis heute ungeklärt, wieso der Sender Breslau diese offensichtlich falsche Meldung verbreitet hat. Die Alliierten haben Naujoks für den Überfall auf den Gleiwitzer Sender nie zur Rechenschaft gezogen, sondern 1945 in die Freiheit entlassen. Auch in der späteren Bundesrepublik wurde er nie gerichtlich belangt. Als Naujoks im Jahre 1945 mit anderen Gefangenen im US-Lager Landwasser einsaß, hatte er nach einem längeren Gespräch mit dem Pfarrer des Internationalen Militärtribunals, Pater Sixtus, seinen Mitgefangenen erklärt, dass er nach Südamerika gehen würde. Am nächsten Morgen war er tatsächlich verschwunden. Als seine eidesstattliche Erklärung bei den Nürnberger Prozessen behandelt wurde, galt sein Aufenthaltsort als unbekannt. Er wurde nie gerichtlich vernommen. Als er später unter seinem richtigen Namen in der BRD auftauchte, wurde er nie verfolgt oder bestraft, sondern lebte bis zu seinem Tode in recht wohlhabenden Verhältnissen. Unter anderem gehörten ihm mehrere Häuser und Kiesgruben in der Nähe von Hamburg. Woher der plötzliche Reichtum kam, ist nicht bekannt. In seinem Buch »Hinter den Kulissen der Macht« schildert der Autor Hans-Werner Woltersdorf eine Begegnung mit Naujoks Ende der 50er Jahre wie folgt. »Wir kamen auf die Sache mit dem Sender Gleiwitz zu sprechen. Er wartete zurückhaltend, was ich davon zu erzählen wusste. Ich kannte nur die Schulbuchgeschichte von dem fingierten Überfall auf den Sender Gleiwitz. Er widersprach nicht. Ich sagte ihm, dass in den Nürnberger Prozessen und unzähligen anderen Kriegsverbrecherprozessen Tausende von Menschen wegen viel geringerer Vergehen hingerichtet oder lebenslänglich eingesperrt worden seien. Er aber habe nach eigenem Eingeständnis eine Anzahl von KZ-Häftlingen ausgewählt und in polnische Uniformen gesteckt, wohlwissend, dass keiner von ihnen lebend davonkommen werde. Das sei heimtückisch vorbereiteter Mord. Trotzdem habe man ihm kein Haar gekrümmt. Wie das zu erklären sei, wollte ich wissen. »Sie sehen, dass ich noch lebe«, sagte er, »sogar gut lebe. Und das ist für mich die Hauptsache.« Sie hörten Peters Inforadio. Besuchen Sie uns im Internet unter www.petersinforadio.tk.